Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa al compositor austriaco Bernhard Lann, que presentará a través del ensemble barcelonés Crossing Lines una selección de sus obras el próximo jueves 31 de mayo de 2018 a partir de las 7:30 de la tarde dentro del ciclo BAN, en el Centro Cultural Centro Centro, en la Plaza de Cibeles 1. Más información en ban.es. El compositor, programador e improvisador Bernhard Lann, nacido en Linz, ha sido galardonado con múltiples premios y se inspira en una amplia variedad de géneros y conjuntos. Para su música utiliza tanto instrumentos clásicos como sintes digitales e instrumentos más usualmente utilizados en el rock. Vamos a realizar una sesión de este artista con nuestros temas preferidos, empezando por un extracto de Itz, que parten de un texto de Christian Loil, concebido por el autor mediante la grabación semi-inconsciente de los pensamientos que le surgían durante periodos de ensoñación. Vladimir Binsberg, ich möchte essen und trinken. Am besten der Patienten, der von dem Ausbestand am Wollbett sitzt und hat das Verschick in der Suppe. Willst du damit die Verdienste der liberalen Bewegung gewonnen? Ach doch nein, was hätten denn die Leute so schön mit vor dem Grafstück an den Direktionsverlegung, die sind im Lossen gehört zu den kritischen Stellen? 47 Kinder, die Gottes bitte ein Anschluss, mein Mutter, was du noch weiter bringst, du dein Kuss dazu, damit du weiter bringst, du dein Kuss dazu, der Gedanke, die sich zu gewöhnen, der Geburt erheben, wie schwer ist so eine Eigentumsuche? Ein Stern, da bin ich ein Fischstern. Muck, der Rabbi Kravon, der Turkelig so tut recht, ist es viel mit ihm. So, und er geschnitzt im Himmel, in Monaco, das Augemess, Mistlaut und jüdischen Schauplichen als Artillisten bringen. Sieh, ein Stückchen nicht, als ich die Insel in diesem Versehen fand, der Schein der Suche. Mal stumm, ob es war sehr, sehr, sehr, sehr schön auf mich. Lacht, Kraft, Art, Exempel, ein Fierce, um Asking, Fein, aus den namenlosen Wurst. Ein Hans, Dank, warst du schon, Lang, Mösschen, bewegt sich so zärtlich, die Mutter, Mutter zu, das sind nur schlafe Gedanken. Haben, lauern, Frauen, Frauen, Träumer, der steht etwas möglich, und gibt ein bisschen, tschü, tschü, tschü, tschü, wer ist gekommen? Das kann nicht sein, sein. Dies ist die Erde, wo sich das Holz nicht stehen, sozialer, kontinentaler Atome kommen, wir backen Ameisen zum Essen, hilft mir Laden, heute bitte schon, so genug, Traum gestaltet, du bist da, Claude, Alfonso, dir. Du, was wurde nicht alles im Namen Gottes gegessen? Die Narzissmaschinen zu wiederkehren an die Lippen, die lassen Glas. Denn das Heimat verließ mein Kies, bestimmt ins Haus, das seine Millisekt hätte. You are done, blech, ihr liebste Rose of the... Ein Gesicht, husch, eh du bin. Digga Licht, hast was aufgesprang von Mai, von Gyps, Madara, I'm sucky, that he contradicts the virus. Da hab ich bitte ein 20 alle Kaffee. Kannst du mir helfen, eine Gleichung zu lösen, zugleich eine Ungleichung ist vor einem Laden in lila Jahren. Fast gestaltlos weise, in vielen versohlene Städte. Es wird schon ziemlich oft, dass hinter meinen 1078 Schädeln mich jemand kennt. Und jede Mensch mit eine versperrte Gefängnis. Dass er drin sehen, ihr seid Raupe. Es geschieht auch, dass ein Kind in diese fremden Räume stürzt. Wie ein Wasserfall, der in den Ausguss gurgelt. Das Zwischenreich ist ein Leben und wenig zur Bewegung. Aber bitte, mein Herr, ich bin der normalste Mensch auf der Welt. Es gibt eine Tür zum Königreich des Herrn. Es gibt nur 6.078.760 Monate schrittweise fürs Lachen die Erde. Im Garten der duftenden Nüsse und Simon Beam, Simon Mann. Doch heute überlasse ich es den Dichtern, sich zu artikulieren. Nicht rutzige Ranke auf der Menschen, sondern ideale Lebewesen mit Fußausraumscheibeln wie Minigolfschläger in ihren künstlichen Händen. Kleine Fehler, die als höhere Gewalt bezeichnet werden, sind in mehr als 7 Siegel Telefonbuch unserer Gemeinschaft und geben einfach Tonentfernungen atmosphärisch bis zur Unverständlichkeit. Ich verweigere den Handkuss, wir leihen dem Fernsehen Zeit. Sie wird zu Pelz, der Tod ist dabei, schließe der Leidenschaft fort. Ja, komm, the Wurm's Body hat dich der depressive Affe hypnotisiert. Was waren sie früher, Läuse unterm Nagel? Und Weihnachten, das Glied taumelte, stellte einfach Fragen, blieb man doch stehen. Das brummige Geschrift der Sprache, wenn eine von den Mörder ist, eine Hand, die Welt, der muss leise sein, wie mir sicher ist, und die grüne Frau macht, dann wird sie uns in den Karin schaffen. Ach, du Angst, aber zeig dir aus, einfach die Gründe zu folgen. Hier zu sein, schon hat er etwas. The gentle tiger shot that comes off our hands, they receive me through four crying in. I shift my arms to the universe, German fingers, finger and German to live in this sacred after angetragen. Leider kauft mich die Köpfe zurück zur Familie. Mit langen Fingern auch eine Mauserpokal und der erotische Nagelhandel am Meer des Tempo auf dem Mordlein. Er ging ohne Antwort über auf hier. Travel me to the blackest summer of the world. Wobei es in ihrem Sprach der Wesen, was man nicht behaupten kann. Ein zweites perfekter Wahnsinn, das ist kein Schutz. Das ist auch der Wäsche auch gegen der Ruhrselige. Du Schatz, sie muss noch ein bisschen an Nervengas nachdenken. Klima, Klimschleck, Dreifaltigkeit, diese haben wir nach ihm. Du Glimmer hat keinen Reiz. Super Hooper, viel Kleingeld oder im Fernsehen. Come, come, feel us in the view and flare nur fetisch. The pupils are ease without welcome. Raises of glance, Spazierrock singt. Gehirnströme der Sinn, der durchschaut hat im Ohr. Die öffentliche Träne, er heißt Hayuto, ist der Pfuh. Oder heimlich geboren. Oder Mistelbach means losing a lion. Der Schritt zum Schrott. Verusilix, Verusilove, lebt hier, Melissa, Felix, lebt hier, Melissa, Felube, die Zerreißung eines höchst umfangreichen Schriftstücks erlegte Juwelen, als notwendig aus den Zwergen, Federmannstraße, Jedermannstraße, das Garten des Marvelous in Zelt, als Zwergensbäume auf Ausgeschlungen, die Sturfer, der Wind eingeköpft, Mortal Green, die Kopf gefüllt mit Hamster, nicht besteht aus Betätigung und finanziellen Interessen, transparent war er voll Gras, totgelb in einem Winkel, ein Gramm für Madame. Die luftschutzlose Maiorsch ist klug wie Nikotin und Erzerfahrung. Können sie gegen zauberhafte Oberflächen verladen? In der Mitte der Gnadenwelt, in der Mitte der Gabenwelt, in der Mitte der Gartenwelt. Die Hand des Volkes ist die Hand des Volkes, ist die Hand des Volkes. Du kannst die seltsamsten Köpfe als Rücken haben. Du kannst in Holzköpfen baden. Sein Feuer, so öffne kein Gruß. Eine Menschenmann jubelt mit automatisch Orchester. Eine Dame flüstert, da hinten sehe ich ein Rohr. Zufallstrick mit dem überrascht überlieferte Wasser, siehe manchmal Kinderhemden, ist keine Herren, der Himmel kann gerinnen, in keiner grüner Bild. Und wenn wir uns was leisten können, wo es Krieg gibt, denn ein Pulverl, ein Räubensohn von einer Sauhirten, irgendwo ist 300 Seelen. Das geht, was es geht. Über das herauszufinden, der schon kann immer nur Kinder aussehen, gewisse psychische Intimitäten verändern die berufstolle Aussicht von unserer Pflaume. Die bösen Absichtsstufen, Kultur-A-Frage widmet, ich lasse deine schöne Stimme sein, Elektrozahn schwarz, natürlich. Hier mal schwer Schirm, ein Neukommen aus Körpertiefen gestatten. Was sind die Götter an niemals lachen? Welchen Destroben, dieses Oberkörper von einem Jugendlichen, Rücken zuhören, für Schulheit, wenn du Lust durch Zufall und auch mit dem Bild nicht zu beschreiben. Für sie Grüne, wer der höchstseltsamte Vogel wie ein Star. Star in Rock und Pop und mit No Harm als Held in der Kunstradio. Super, in the eye, das Kunstchen im Kasten fast schon gegriffen. Kurzes Zittern und ist dann ganz schlaf. Unrechtmäßiger Mund, Fuß aus niemand im doppelten Band. Lass ihn schu, schu, schu, lass ihn schu, schu, schu, lass ihn schu, schu, schu. Er baut dem Meister ein Fundhaus, das war eigentlich falsch. Warum heißt das so? Ist das gut diskutiert? My feeling of you is pure, and what can I say? My feeling of you do I lose? Aber auch kurz erst, so said you will get and to see the lowest chakra rum, eine Nonne sein. Und mit Tieren doch, das blieb leblos stehen. Mystery fucking steht auf das Herz hereinkommt, was gespritzt. Hat Kali gesagt, wo jede finstere und schluckrige Figur ihren Auftrag vergisst. Ein Juwel von Hellblattbäumen fuhr, auf dem ich liegen bleibe. Leben für zwei Herz ist etwas verbindendes, nur welche mit dem Identität ein Zelt. Am Zoll, 15.12.1929. Er spannt gleich im Ansatz beides an geschwollene Typen gewesen. In Deutschland und Frauen behauptet, dass alle geschwollene sind. Roger, ja. Das zweite Ding, meine Sohn, diese kurze Gatten Geistes oder sie sieht, was sie ernst machen. Wenn der Bärtchen verzeichnet, dann muss man erst einmal klagen. Du gehst und du checkst, was wenn ich daheim bin. Wind durch das Fenster, man muss you stern in my night. Wir fangen die Schatten mit großen Rätseln an. Vorausgesetzt, du hältst es aus. Sie süße Schwarzen von sich freigelassenen Bienen einsammeln können sie eh nicht, ohne dass er Groschen fallen wäre. Nein! Ich weiß nicht, drüber stimmen, Sie werden es hören, wenn es aufhört. Eine solche Keeper habe ich, aber Sie senden das ganze Jahr über dasselbe Programm. Manche Menschen sind Drogen, was sind Irre? Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Irre sind Drogen. Der beste Trick, wenn du etwas verkaufen willst, ist immer, sich die Leute etwas aussuchen zu lassen. Ist es nicht gut? Küss mich, ich habe nur Ihre Goldfische gestreichelt und Sie trage einen Sack Erde. Ich habe dich zuerst geliebt und dann hast du dich umgebracht. Es gibt doch Göttin. Nicht Talking Sex, halala. Wer ein Auto gehabt hat, ist eingeliefert worden und das ist... Angezeigt ist niemand. Fahrrad und gehören nicht dem Nichts der Welt. Warnklänge? Neue Grüße, grüßt halt afrikanische, reiche Wunderjeans. La Hose in the apple of the my friend has eye, in which engraved are to is experiment. Man muss vorher alle Lüste aufnehmen. Meditation, rubber, cropped, the cracks in the tall smile. Klug, gütig, gemein, genial, figuriert, flüchtet niemand. Alle Kämpfer, Kämpfer, auf Zoll, wach, super, fin, für Mila Second. Elf, dann sah ich Saddam Hussein, seine Augen waren rot. He entered the monastery of Saddam hier in der Yoga-Mannschaft. Saddam, ich weiß, deine Theorie stimmt mit unserer nicht ganz überein. Warum sollte alles nicht mehr löschen? Er sprang über Zaun, setzte der Fliege sein Auge ein. Da sah er gekleidet in Fichtenrinde und bildet dir nicht ein, dass du es mit dem Obersten was zu tun hast. Du hast als ich negative Emotionen hielt, sich verlor ich den Job. Launen gibt's nicht und in jeder Loge gibt keine Loge ohne Kokain. Die beiden des Kokains sind nicht tausend brennende Augen. Die Gesichter von Dresden-Fest greifen, schreien, schreiben, schier, aber pass auf mich. Meinst du, du zerbrichst leicht Fähnchen sprechen? Ich bin Jude und daher musste ich kämpfen. Können Sie das nicht erklären oder wissen das nur die Initiierten? Have a paper here to pay you back to Venice, sicher. Alle Tanten sind in der Stimmung, damit habe ich eher untertrieben. Es wäre doch nicht ein Seminar über Plato. Plato, der griechische Syllogist. Ich glaube, Schmiedefall war Fernsehen, unabhängig von Menschen bin ich. Ich war die Rinde, die fiel, ich war der blühende Baum. Schüler in der Hölle, was meinst du damit? Kaufe ein Romantic Wetness or Wet Romance. Nur noch, Dr. Schlaffi hat ja mit Schlaftherapie zu tun. Fast Haltlosigkeit wird schnell erzielt. Kleiner Kompott ist in Frage zu stellen. Ein mathematischer Überfall auf sein fast schlafendes Hirn. Hier spricht der Kugel nichts. Das Fortschreiten der Welt in der Situation. Eva ist ein Grund. Wo ist jetzt unnötig? Da hier war in dir, wo ist so ein bisschen der Schnitt dabei als Informantin der oder was so es gibt. Für Vorteile Ski, Skirennen, Skispringen. Zuerst der Wort, Quark, Urde, Woi. Des Mistzeichen. Obstaub, Jojo, 100.000-fach Dublin weiterentwickeln. Grund von Kriegsende, glaube ich nicht, dass es irgendwo geht. No role played in this place by the karma. Er lebt am Inland, der Kino sagt, dein Leben ist in Aufruhr. Everyone wants to kidnap him, a diplomat's daughter. Der kommt dann irgendwie stören, dazwischen ist wieder Blech. War der end to see, der war der Herbert voller Angst. Da war sie letztendlich so unglücklich, dass der und bei die eigene Mama. Jo, ist eh nur bei des, wo es der Gold, und ist eh nur schwer. Musst du damit zu tun haben, wie du beläfflich und dein Ziel ist für mehr mit so einer oberflächlichen Ästhetik. Er guckt sich nebenbei als Beiwerk, die hält über einen Wirtschaftskomitee. Es sexist man auf nichts. Origin Jojo, der muss offen, der Boy offen und hört sich stehen. Und der Wilde kommt der Ausgesuche, und wenn ihr mein Schrank ist, wirst du gar nicht halt. Das sind quasi die Verbringung. Anwende Prüfung spricht durch Transtürmen, ist eh klar, so nennt man ihn George, im Lauf der Kerl, der Demut bestrahlt, so danach. Ich kann nichts dafür, wie kommen das Fuchs, so warum weiß ich nicht, dass man Gott davon muss. Faschismus.

Thank you. foot is Eisen Snow. On the foot is Eisen Snow. Eisen Snow. The frost, the frost, the frost. Might turn your hair to white, turn your hair to white, turn your hair to white. All my wanderings left me unchanged, unchanged, unchanged, unchanged. Vamos a terminar nuestro programa sesión dedicado a Bernhard Lann con DW15, que se encuentra dentro de la larguísima y reputada serie compuesta por Bernhard Lann titulada Diferencia y Repetición, la cual es la sintonía del programa Raras Músicas, dirigida por nuestra compañera Gregorio Kazarov, también en Agora Sol Radio y Radio Círculo. Hasta la próxima, pasarlo bien.